Im Alltag ist Frankreich in der Region ziemlich wichtig. Und im internationalen Sport spielt das Land mit, wie die großen Nationen, ganz souverän. Trotzdem wird das Saarland vor 60 Jahren ein Teil von Deutschland. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 19 in Ihrem Begleitheft. Für die einen ist es ein Tag des Triumphs, für die anderen ein Tag des Abschieds. Auf jeden Fall ist es nach vielen Jahren das Ende eines Hin und Hers zwischen Deutschland und Frankreich um eine kleine Region. Als das Saarland am 1. Januar 1957 ein Teil der Bundesrepublik wird, ist ein Zustand der Unsicherheit vorbei. Und damit eine Zeit der kuriosen Sonderregelungen. Die Region, die außer Berlin, Hamburg und Bremen seit 1957 das kleinste deutsche Bundesland ist, gibt es in diesen Grenzen erst seit 1920. Vor dem Ersten Weltkrieg gehört ein Teil des an Frankreich und Luxemburg grenzenden Gebiets zu Preußen, ein anderer zu Bayern. Im Versailler Vertrag wird daraus zum ersten Mal auch offiziell eine Region, das Saargebiet. Als Mandatsgebiet wird es bis 1935 durch eine Regierungskommission des Völkerbunds regiert. Frankreich kontrolliert die wichtige Kohle- und Stahlindustrie. Sie sind Reparationen für den Ersten Weltkrieg. 1935 dürfen die Saarländer zum ersten Mal über ihre eigene Zukunft abstimmen. Soll die Region Mandatsgebiet bleiben oder Teil des nationalsozialistischen Deutschlands werden? 90% entscheiden sich für Deutschland. Dafür haben auch Industrielle gekämpft. Für Adolf Hitler, seit 1933 an der Regierung, ist es der erste große internationale Triumph. Für die Gegner des Nationalsozialismus, von denen sich viele ins Saargebiet geflüchtet haben, ist es eine Katastrophe. Vielen bleibt nur die Emigration. Während des Zweiten Weltkriegs stellt die Stahlindustrie Waffen für Hitlers Armee her. Nach 1945 besetzt die US-amerikanische Armee die Region und übergibt sie bald danach an die französische Armee. Pläne, das Saarland zu annektieren, gibt Frankreich schnell auf. Aber die Franzosen wollen die Stahl- und Kohleindustrie in der Region wieder kontrollieren. So bekommt das Saarland zum zweiten Mal einen Sonderstatus. Es wird ökonomisch an Frankreich angeschlossen und die Saarländer bezahlen nun mit dem französischen Franc. Aber sie haben eine eigene Staatsbürgerschaft und ein bisschen politische Autonomie. Viele frühere Gegner der Nationalsozialisten kommen aus der Emigration zurück und gehen in die Politik. So auch Johannes Hoffmann, der erste Regierungschef des Saarlands wird. Im Saarland gibt es in diesen Jahren komfortable Sozialleistungen, eigene Briefmarken und eine eigene Sportmannschaft, die 1952 zu den Olympischen Sommerspielen nach Helsinki reist. Auch um die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 spielt das Saarland mit einem eigenen Team und dabei zweimal gegen die Bundesrepublik. Das kleine Land verliert beide Spiele. Aber nicht alles ist gut in diesen Jahren. Es gibt weder Presse noch Meinungsfreiheit. Deutschlandfreundliche Parteien bleiben verboten. Über den Status der Region wird weiter gestritten, zwischen Frankreich und der Bundesrepublik, aber auch im Saarland selbst. 1954 einigen sich Frankreich und die Bundesrepublik auf das Saarstatut. Es soll das Saarland zur europäischen Modellregion machen. Ein Kommissar der Westeuropäischen Union soll es international vertreten. Die Innenpolitik bleibt Sache der Landesregierung, die Wirtschaft unter der Kontrolle Frankreichs. Zum zweiten Mal dürfen die Saarländer über ihre Zukunft abstimmen, darüber, ob sie das Saarstatut akzeptieren. Regierungschef Johannes Hoffmann ist für die Idee, genauso Bundeskanzler Konrad Adenauer. Die meisten anderen Politiker sind dagegen, auch der Großteil von Adenauers eigener Partei. Der Wahlkampf vor der Volksabstimmung wird zum bösen Streit um nationale Identitäten. Befürworter des Statuts, wie Regierungschef Hoffmann, werden Verräter genannt. Im Oktober 1955 lehnen 67,7% den deutsch-französischen Vertrag ab. Damit bleibt nur eine Option. Die Region muss Teil der Bundesrepublik werden. Wieder verhandeln die Regierungen in Paris und Bonn, wo damals die westdeutsche Regierung sitzt. Ein Jahr nach der Volksabstimmung unterschreiben sie den Vertrag von Luxemburg. Am 1. Januar 1957 wird das Saarland ein Teil der Bundesrepublik. Zwei Jahre später werden die Saarländer auch mit der D-Mark bezahlen können. Viele von ihnen sind euphorisch. Sie hoffen, vom Wirtschaftswunder der Bundesrepublik Vorteile zu haben. Aber die Euphorie dauert nur wenige Jahre. Für viele saarländische Firmen ist die neue Konkurrenz aus Deutschland ein großes Problem. Am meisten Probleme macht dem Land die Krise des Bergbaus und der Stahlindustrie. 1986 schließt die Völklinger Hütte. Sie war früher der größte deutsche Stahlproduzent. 2012 wird auch die letzte Kohlegrube geschlossen. Das Saarland wird zum Sanierungsfall. Wegen der finanziellen Probleme des kleinen Bundeslands gibt es inzwischen Überlegungen, das Saarland mit dem Nachbarland Rheinland-Pfalz zusammenzulegen. Die Frage nach dem politischen Status, sie bleibt auch 60 Jahre nach dem Beitritt zur Bundesrepublik aktuell.